im Zusammenhang damit, dass die US-Administration während des Besuchs ihres Außenministers in den Nachbarländern der TFAK die Absicht zur Bedrohung und zum Druck auf diese offenbarte, beantwortete ein Sprecher des Außenministeriums der TFAK am 20. März die Fragen des Reporters der koreanischen Zentralen Nachrichtenagentur. Der Sprecher sagte Folgendes. In letzter Zeit besuchte der US-Außenminister Tillerson Japan, Südkorea und China. Dabei gab er zu, dass alle Bemühungen der USA um die Entnuklearisierung Nordkoreas in den vergangenen 20 Jahren missgelungen seien und dass die Politik von Obama für strategische Geduld zu Ende gegangen sei. So behauptete er, dass man militärisch vorgehen würde, falls Nordkorea die USA und ihre Verbündeten bedrohe. Die Sanktionen, von denen Obama bis zu seinem letzten Tag im Weißen Haus geredet hat, werden nun von Tillerson wiederholt. Das Problem ist es, dass sowohl Obama als auch Tillerson den Grund nicht kennt, warum sich die TVRK für die nukleare Aufrüstung entschieden und heute die Verstärkung der Atomstreitkräfte forciert. Die Atomstreitkräfte der TVRK sind ein wertvolles Schwert der Gerechtigkeit und ein zuverlässiges Kriegsabschreckungsmittel, das das sozialistische Vaterland und das Leben der Koreaner schützt. Die USA sollen ihre Augen aufmachen und die Welt genau beobachten. Die TVRK hat den Willen und die Fähigkeit dazu, die Kriege aller Formen, die die USA wünschen, zu erwidern. Die Machthaber der USA, die früher Unternehmer waren, würden bald begreifen, dass ihr Versuch, die TVRK in Angst und Schrecken zu versetzen, völlig sinnlos sei. Die Welt wird in absehbarer Zeit erleben können, von welcher historischer Bedeutung der erfolgreiche Test des Bodenstaats des neuen leistungsstarken Triebwerkes der TVRK ist.